Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Das ist nicht nur die letzte Show dieser Tour, sondern es ist die letzte Show, die wir jemals geben werden. So spricht Ziggy Stardust alias David Bowie, in den frühen 70ern das größte Idol britischer Teenager. Und zwar Teenager jeden Alters und das nicht nur in Großbritannien. So spricht Ziggy Stardust alias David Bowie und beendet die letzte Show seines Lebens mit der ultimativen Rock'n'Roll-Geste, dem Rock'n'Roll-Selbstmord. You're a Rock'n'Roll suicide. Der 3. Juli 1973 im Londoner Hammersmith Odeon. Ein denkwürdiger Tag in der Popgeschichte. Der öffentliche Selbstmord von Ziggy Stardust alias David Bowie. Heute wissen wir, dass Bowie überlebt hat. Seine Kunstfigur Ziggy hat er geopfert, um ein paar Monate später wieder aufzuerstehen. Ein neuer Bowie mit neuer Frisur, mit neuem Kostüm, mit neuem Sound. Und wenn er nicht gestorben ist, dann gibt er bis heute noch das Chamäleon vom Dienst. Viele seiner Fans nehmen Bowie beim Wort, damals 1973. Mit seinem Rock'n'Roll Suicide bricht für sie eine Welt zusammen. Auch wenn die Fans von David Bowie natürlich wissen, dass Ziggy Stardust sich nicht wirklich umgebracht hat. So wie die Fans von Johann Wolfgang von Goethe 200 Jahre früher natürlich wissen, dass sich dieser Werther nicht wirklich umgebracht hat. Beide, Ziggy und Werther, sind Kunstfiguren, Kopfgeburten ihrer Schöpfer, was ihrer Wirkung allerdings keinen Abbruch tut. Bei den Kopfgeburten der Weltliteratur kommt es auf den Wahrheitsgehalt nicht an. Das ist bei Werther so, das ist bei Ziggy Stardust so und das ist nicht anders bei den Märchen aus Tausend und einer Nacht. Auch beim Märchen von Aladdin und seiner Wunderlampe. Ian Curtis ist erst 15, aber er weiß bereits, dass er anders sein will. Zu Hause bei seinen Eltern in Manchester hört er in seinem Zimmer Aladdin Sane und stellt sich vor, David Bowie zu sein. Er legt Kajal auf und übt vor dem Spiegel die Posen seines Idols. Bei alten Frauen lassen er und ein Kumpel Medikamente mitgehen, um sich zuzudröhnen. Ein Freund bringt ein Mädchen mit zu Ian und knutscht mit ihr. Ian sieht ihnen zu. Er ist sofort verliebt in Debbie. In ihrer Gegenwart rezitiert er Goethes Werther. Sie ist hingerissen. Gemeinsam besuchen Ian und Debbie ein Bowie-Konzert. Sie küssen sich zum ersten Mal. Bei einem Ausflug ins Grüne hält Ian um Debbies Hand an. Kurz darauf sind sie verheiratet und ziehen zusammen. Debbie muss erkennen, dass sie es nicht leicht haben wird mit ihrem Mann. Während sie sich um den Haushalt kümmert, zieht er sich in sein Zimmer zurück und schreibt. Er ist nicht ansprechbar. So beginnt die Zusammenfassung von Control. Control ist ein englischer Spielfilm von 2007, angelehnt an das Leben und Sterben von Ian Curtis, den Sänger der Band Joy Division. Der nimmt sich 1980 auf dem Höhepunkt seines Erfolges das Leben. Der Film Control heißt Control, weil Ian Curtis manchmal die Kontrolle verliert. Er leidet unter epileptischen Anfällen. Und er schreibt einen Song über eine junge Frau, die die Kontrolle verliert. Confusion in her eyes, it says it all. She's lost control. And she's clinging to the nearest passerby. She's lost control. And she gave away the secrets of her past and said I've lost control again. Verwirrung in ihren Augen. Das sagt alles. Sie hat die Kontrolle verloren. Und sie klammert sich an den Nächsten, der vorbeikommt. Sie hat die Kontrolle verloren. Und sie verrät die Geheimnisse ihrer Vergangenheit. Sie hat die Kontrolle verloren. Ian Curtis findet in diesem Song ein weibliches alter Ego, um sein eigenes Dilemma zu beschreiben. Und das Publikum leidet mit ihm. Aber nicht nur das. Die Fans, so heißt es in der Filmversion von Control, sind begeistert vom Auftritt. Von Ian Curtis mit seiner manischen Art. Den spastisch wirbelnden Armen. Manische Art und spastisch wirbelnde Arme garantieren authentisches Leiden am eigenen Kontrollverlust. Authentizität, das ist die Währung, das teuerste Gut in der Kulturindustrie. Das ist bei Ian Curtis und Joy Division nicht anders als bei Goethe und Werther. Die Leiden des jungen Goethe sind Vorbild für die Leiden des jungen Werther. Die Leiden des jungen Ian Curtis sind Vorbild für die Leiden der Protagonisten in den Songs der Band Joy Division. Der kleine Unterschied: In den 207 Jahren zwischen Goethe und Curtis hat sich die Kulturindustrie weiterentwickelt. Der Umschlag von Worten, vor allem aber der Umschlag von Bildern und Tönen, hat sich beschleunigt. Bilder, gar Töne von diesem Goethe? In den frühen 70er Jahren des 18. Jahrhunderts kursieren verlässliche Informationen über den Erfinder des Werther nur sehr spärlich. In den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wissen diejenigen, die es wissen wollen, sehr schnell, dass der Typ, der da über eine Frau singt, die die Kontrolle verliert, selber einer ist, der die Kontrolle verliert. Sie wissen, dass da ein Epileptiker über eine Epileptikerin singt und ein Liebeskranker über eine Liebeskranke. Wird uns zerreißen, singt Ian Curtis mit seiner Band Joy Division. Love will tear us apart. Die Krise zwischen Ian und seiner Frau Debbie spitzt sich zu. Als Debbie hochschwanger überraschend hinter der Bühne auftaucht, sieht sie ihn mit anderen Frauen. Sie ist schockiert. Am 16. April 1979 kommt Natalie Curtis auf die Welt. Ian ist befremdet. Er geht mit Joy Division auf Tour, spielt außerhalb Englands. Bei einem Auftritt werden sie von der attraktiven Belgierin Annick Honoré interviewt. Ian verliebt sich sofort und beginnt eine Affäre. Mehr und mehr empfindet er sein häusliches Leben in Manchester als Belastung. Er ist depressiv. Seine Gedankenwelt verdüstert sich zunehmend. Er wird von Schuldgefühlen gegenüber Debbie geplagt. Beim Sex mit ihr bricht er in Tränen aus. Ohne Debbie zu informieren, geht Ian wieder mit Joy Division auf Tour. Wieder trifft er auf Annick. Sie begleitet die Band. Wieder zu Hause wird er von der Realität eingeholt. Er leidet darunter, dass er seine Liebe zu seiner Tochter nicht ausdrücken kann und fühlt sich entfremdet von Debbie. Sie vermutet, er könne eine Affäre haben und durchsucht seine Sachen. Sie findet ein Album, das Annick gehört. Darauf hat sie ihre Telefonnummer geschrieben. Als Debbie ihre Stimme hört, weiß sie, dass Annick die Geliebte von Ian ist. Joy Division schreiben Love Will Tear Us Apart. Ian will die Gruppe verlassen. Seine Situation wird immer verzweifelter. Er ist pleite, Debbie reicht die Scheidung ein, er zieht wieder zu seinen Eltern. Der schwerste epileptische Anfall folgt, der ihn bewusstlos hinterlässt. Am Tag vor Beginn der US-Tour trifft Ian Curtis eine Entscheidung. So endet die Inhaltsangabe des Films Control. Am 19. Mai 1980 soll die US-Tournee von Joy Division beginnen. In der Nacht zum 18. Mai erhängt sich Ian Curtis in der heimischen Wohnung in Macclesfield bei Manchester. Er wird 23 Jahre alt. Love will tear us apart. Die Liebe wird uns zerreißen. So lautet die Inschrift auf dem Grabstein von Ian Curtis. Seine Frau hatte das so gewollt. Im Juli 2008, also 28 Jahre nach der Beerdigung von Ian Curtis, wird der Grabstein von Unbekannten entwendet. Wenige Tage nach dem Tod von Ian Curtis wird Love Will Tear Us Apart als Single veröffentlicht. Die bis dahin nur Insidern bekannte Band Joy Division landet plötzlich in den britischen Top Ten. Love Will Tear Us Apart wird zum Soundtrack eines öffentlichen Selbstmordes. Ian Curtis hat das Drama des Songs mit seinen persönlichen Leiden gewissermaßen verifiziert. Der authentische Selbstmord, der wahre Rock'n'Roll Suicide, bürgt für die Echtheit des Songs. Authentizität, das teuerste Gut in der Kulturindustrie. Das weiß auch die Plattenfirma von Joy Division. Nur wenige Wochen nach Curtis' Tod erscheint ein neues Album. Auf dem weißen Umschlag sieht man ein patina-umflortes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt einen aufgebahrten toten Mann und drei trauernde Hinterbliebene in wallenden Roben. Der Mann erinnert an Jesus Christus. Der Name der Band und der Albumtitel Closer sehen aus wie gravierte Grabinschriften. Whatever the product, Sex sells. Egal welches Produkt, mit Sex kann man alles verkaufen. Das besagt eine Binsenweisheit der Werbeindustrie. Sie könnte auch lauten: Whatever the product, death sells. Egal welches Produkt, mit dem Tod kann man alles verkaufen. Nun vielleicht nicht alles, aber ganz bestimmt die Schallplatte einer Band, deren Sänger sich gerade umgebracht hat. Als Kurt Cobain sich am 5. April 1994 mit einer Ladung Schrot den Kopf wegschießt, da ist seine Band Nirvana auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Auch Cobains Suizid ist ein Rock'n'Roll-Suizid, wenn auch keiner aus verschmähter Liebe. Cobain zerbricht an den Zwängen der Popindustrie, er hält dem Druck nicht mehr stand. Ein angekündigter, quasi öffentlicher Selbstmord. Und doch auch das Ende einer öffentlichen Rock'n'Roll-Liebesgeschichte. In den frühen 90ern sind Kurt Cobain und Courtney Love das Liebespaar des Grunge, also dieser neuen Rockmusik, die plötzlich wieder rebellisch, anti-autoritär und unberechenbar daherkommt. Und Kurt und Courtney, sie sind sehr explizit das Liebespaar des Grunge. Courtney Love, the lead singer of the sensational pop group Hole, is the best fuck in the world. Courtney Love ist der beste Fick in der ganzen Welt, behauptet Kurt Cobain. Und Courtney Love? Sie weiß schon früh, dass Kurt eines Tages so enden wird. I mean, it was gonna happen. But it could have happened when he was 40. He always said he was gonna outlive everybody and be 120. Ich wusste, dass das passieren würde. Aber hätte er nicht wenigstens warten können, bis er 40 ist? Er hat immer gesagt, dass er uns alle überleben würde. Aber ich wusste, dass es so kommen würde. So trauert Courtney Love öffentlich um ihren toten Ehemann. Und vor Tausenden von Fans lässt sie auch ihre Wut heraus über den Geliebten, der sich davon gemacht hat. Just tell him he's a fucker, okay? Just say, fucker, you're a fucker. And that you love him. Ein Fucker sei er, aber wir lieben ihn. Das sagt Courtney Love über Kurt Cobain. Und in dem bösen Wort Fucker steckt auch noch die Retourkutsche für Kurts öffentliche Liebeserklärung von wegen Best Fuck in the World. Nach dem Selbstmord von Kurt Cobain befürchten viele den sogenannten Werther-Effekt. Ein amerikanischer Journalist schreibt: Die Psychologen wussten, auf suizidgefährdete Jugendliche kann die Tat ansteckend wirken. Sie fürchteten eine Welle von Selbstmorden, ähnlich wie nach dem Tod Marilyn Monroes. Sie setzten alles daran, um im Falle des Rockstars den Werther-Effekt zu verhindern. Bei der öffentlichen Trauerfeier am Heimatort Cobains forderte der Leiter der örtlichen psychiatrischen Klinik die Fans dazu auf, gemeinsam zu trauern und einander zu trösten. Die Medien verherrlichten den Rockstar nicht, der für Alkohol- und Drogenexzesse bekannt war, sondern zeigten, dass sein Selbstmord ein dummer Akt war. Die Witwe Cobains, Courtney Love, betrauerte in einer veröffentlichten Tonbandaufnahme erst ihren Mann, um ihn dann wegen seiner Tat zu beschimpfen. Auch wurde das Bild des grauenhaft zerstörten Gesichts Cobains veröffentlicht. So kam es, dass im Fall von Kurt Cobain der Werther-Effekt ausblieb. Andererseits passiert es bis heute immer wieder, dass Leute ihren Sprung ins Nirvana mit einem Song von Nirvana begleiten. I hate myself and I want to die. Ich hasse mich und ich will sterben, singt Kurt Cobain auf den Spuren von Werther. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.